sex melts there are no holds. Enjoying turning round the rolls and setting fire to the true soul. See it. See it. Go and go for it. See it and go for it. See it and go for it. See it and go for it. Strike while the iron is hot. Don't wait until the moment dies. Take your pick, take your pick, because life is rich and full of it. Go for it, go for it, go for it, go for it, go for it, go for it, go. Hurt like a biker in the summer heat. Keep it sweet. Keep it sweet. Keep it sweet. Like a torn skin on a shiny limb. Like a leben in einer Zeit, die die Seelen der Menschen verwirrt. Der Sommersoldat, der Sonnenscheinpatriot, er drückt sich stets in einer solchen Krise. Valley Forge, 1776, Thomas Paine. Doch nur wer jetzt durchhält, hat sie sich wirklich verdient. Die Liebe und den Dank von Frau und Mann. Wintersoldat. Hörspiel von Michael Farin. Nach Dokumenten aus dem Archiv der Vietnam Veterans Against the War und dem Dokumentarfilm Winter Soldier des Winterfilm Collective 1972. Der Sommersoldat, der Schönwetterpatriot. In solch einer Krise wird er versagen. Detroit, 1971, Howard Johnson Motel. Vietnam Veterans Against the War. Name: Eddie Sachs. Sack? S-A-C-H-S. Alter: 27. Militärische Ausbildung: Helikopterpilot. Officers Candidate School: Marinefliegerkadett. Höchster erreichter Dienstgrad: Hauptmann. Dienstzeit in Namen: August 66 bis September 67. Und haben Sie, hast du es gesehen? Wurden Gefangene erschossen? Das kann ich so nicht sagen. Wurden welche aus dem Helikopter geworfen? Ja, das schon. Das habe ich gesehen. Es gab da zwei Typen aus Philadelphia in unserer Schwadron. Die haben den Kerlen den Kopf mit Sicherheitsdraht umwickelt und den dann so eng gezogen, dass er ihnen in Augen und Nase schnitt. Sie haben auch deren Hände damit gefesselt. Die hatten so eine Art Wettbewerb, wer die gefesselten Kerle am weitesten aus dem Flieger werfen konnte. Nach der Devise: Wirf den ersten so weit es geht und dann schau, ob du es mit dem nächsten noch ein Stück weiter schaffst. Wie häufig hast du solche Vorfälle beobachtet? Na, so irgendwo zwischen 15 und 50 Mal. Einige dieser Kerle waren noch nicht mal bestätigte Kong oder NVA. Kong or NVA. Vielleicht nicht mal Viet Cong Suspects. Aber das weißt du ja nie. If they're alive, naja. They're VCS, automatically. Sind sie am Leben? Sind das automatisch VCS? If they're dead, sind sie tot? Then they're confirmed VCS. Sind es bestätigte Viet Cong? We were told, uns wurde gesagt, zählt die Gefangenen nicht, wenn ihr sie in den Flieger ladet. Do not count prisoners when you're loading them on board the aircraft. Zählt sie, wenn ihr sie ausladet. Count them when you unload them. So hat mir das jedenfalls mein Hauptmann empfohlen. Er sagte, zähle sie niemals vorher, sonst musst du später vielleicht noch irgendwas erklären. Deinen Namen, deine Einheit und wann du in Nam warst. Erzähle, was du gesehen hast. Feldwebel Camille. Ich kenne dich. UNFO. Richtig. Du warst in der Alpha-Batterie 111. Richtig. Ich kenne den Mann. Unglaublich. Ich habe da gesessen und versucht, mich zu erinnern, wer du bist. Mein Haar war etwas kürzer. Ich habe dich zuletzt in La Chun gesehen, letztes Jahr. Dachte, du wärst immer noch da. Bin 69 da rausgekommen. Was hast du da für ein Foto? Ich vor 1,5 Jahren, vor einem Dorf, das gerade niedergebrannt wird. Die Leute waren noch im Dorf. Sie wollten Zeit, um wenigstens einen Teil von ihrem Zeug rausholen zu können. Aber wir haben das Dorf einfach niedergebrannt. So mussten sie ihr Zeug eben da lassen. Du könntest mir helfen. Ich suche jemanden, der etwas über ein Dorf weiß, das in Quang Chi ausradiert wurde. Klar kann ich das. Ich war ja auch da. Weil wir gerade in das Gebiet gekommen waren, haben wir, um ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, dass wir nicht lange fackeln, erst einmal das Dorf niedergebrannt. Alle getötet. Nur um es denen mal zu zeigen. Damals haben alle davon geredet. Mann, und ich habe das doch wirklich vergessen. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Mann, ich hatte das völlig vergessen. Wie konntest du das vergessen? Selbst ich erinnere mich daran. Dabei war ich noch nicht einmal dort. Das war eines der letzten Dörfer, das wir platt gemacht haben. Danach bin ich nach Hause. Als ich weg war, haben sie aber weitergemacht. Und dasselbe wieder und wieder getan. Das ist alles dieselbe Scheiße. Auch wenn es jetzt rauskommt. Das ist doch alles dieselbe Scheiße. Bei der Operation Stone lagen wir in einer Eisenbahntrasse. Da waren Flüsse auf beiden Seiten. Hinter jedem Fluss lag eine Kompanie. Und die Leute rannten drinnen herum. Wir haben sie alle erschossen. Die Zeitungen haben geschrieben, Operation Stone. Das war wie ein zweiter Weltkriegsfilm. Wir waren da und haben sie ausradiert. Männer, Frauen, Kinder. 291. Genau 291. Willst du etwas sagen über die Verbrechen? Und warum sie passiert sind? Was führt dich eigentlich hierher? Ich könnte ein Buch füllen, um das zu beantworten. Es gab so viel, was mich gestört hat. Die ganzen zwei Jahre über, die ich in der Armee war. Ich wollte doch kein Tier sein und ich wollte auch nicht dabei zusehen, wie alle anderen zu Tieren werden. Ich habe gehofft, ich könnte das, was ich dort gesehen habe, irgendwie auf das beziehen, was hier los ist. Egal wie wir als Veteranen uns in der Presse und in der Öffentlichkeit äußern, solange du es nicht selbst greifen kannst, wirst du den Krieg nicht beenden, weil er zu weit weg ist. Der Mann auf der Straße ist viel zu beschäftigt damit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er macht sich eher Gedanken, wo er das Frostschutzmittel für sein Auto herbekommt. Das Ganze lässt mich sehr still werden. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Die haben das doch alle schon zigmal gehört. Die wissen doch alle, was los ist. Aber nichts passiert. Nichts, nirgends. Du sollst Mitleid haben mit den amerikanischen Verwundeten, aber du sollst kein Mitleid mit den verwundeten Feinden haben. Mir tat die ganze Sache von Anfang an leid. Aber es bedeutet nichts, wenn einem etwas nur leid tut. Ich denke, wofür ich hier Zeuge sein will, ist, dass das eine ganze Generation von Amerikanern fürchterlich in der Seele verletzt hat. Von den Vietnamesen gar nicht zu reden. Ich denke, die Medien wollen hier Kapital daraus schlagen, dass so viele Veteranen über Gräueltaten berichten. Natürlich wollen die auch auf die Gräueltaten eingehen. Aber wir wollen auch darauf eingehen, was wir da überhaupt zu suchen hatten. Sowas passiert ja nicht einfach so. Und dass uns damals gesagt wurde, die Leute dort seien gar keine Menschen. Es war dort ja nicht nur einer von uns so. Das war die anerkannte Richtlinie, die Leitlinie. Wenn das jetzt nur einer erzählen würde, dann würden sie ihn hängen. Aber sie können nicht die Aussagen von allen Typen hier im Saal negieren. Als ich in Vietnam ankam, landete ich in der Da Nang Air Base und fuhr auf dem Highway 1 zu meiner Einheit. Ein LKW voller Marines hatte mich mitgenommen. Zwei Kompanieführer waren auch dabei. Wir waren so etwa 5 Meilen auf der Straße gefahren, da sahen wir vietnamesische Kinder an der Abzweigung zu einem Dorf. Sie haben uns den Mittelfinger gezeigt. Die hatten das wohl von den GIs dort aufgeschnappt. Daraufhin haben die den LKW angehalten. Sie sind aufgestanden, auch die Kompanieführer, und haben die Kinder einfach umgenietet. 5 oder 6 Kinder. Einfach umgenietet. Der LKW fuhr dann weiter, den Hügel runter. Das war mein erster Tag in Vietnam. In Quang Tri City, I had a friend who was, he was working with USAID, and one time he asked me, would I like to accompany him to watch. He was an advisor with an Arvin group, and he asked me if I would like to accompany him into a village that I was familiar with. Sie haben keinen Feind gefunden, aber sie fanden eine Frau. They didn't find any enemy, but they found a woman with bandages. So she was questioned. Die haben sie verhört. She was questioned by 6 Arvins, and the way they questioned her was, since she had bandages, they shot her. She was hit about 20 times. Und man hat dabei auf sie geschossen. So after she was questioned, of course dead, this guy came over who was. Nachdem sie also auf diese Weise verhört worden war und irgendwann dann natürlich tot war? Kam einer, den ich kannte, ein Ex-Major? He was a former major. He was in the service for 20 years and he got hungry again and came back over working with USAID, AIDS International Development. And er ging zu ihr. He went over there and ripped her clothes off and took a knife and riss ihr die Kleidung runter, nahm ein Messer, schnitt von ihrer Scheide bis fast zu ihren Brüsten und zog ihr die Organe raus. Cut from her vagina all the way up, well, just about up to her breast and pulled her organs out. Completely out of her cavity and threw him out. And then he stopped and knelt over und begann ihr auch noch die Haut abzuziehen. Irgendwann dann ließ er sie so liegen. Commenced to peel every bit of skin off her body and left her there as a sign for something or other. Als ein Zeichen. Ließ sie so liegen. Als ein Zeichen. In einem Dorf wurden bei einem Angriff Frauen und Kinder verletzt. Als wir dort ankamen, haben ich und ein anderer zwei bewusstlose 5- bis 6-jährige Kinder behandelt und eine Frau auf einer Trage. Wir haben dem Leutnant gesagt, dass sie ausgeflogen werden müssen. Die Frau hatte Schrapnellwunden und die Kinder auch. Ich sagte, wenn nicht, dann werden sie sterben. Er sagte, vergiss es, Doc. Dazu haben wir keine Zeit. Am nächsten Tag waren wir auf dem Hügel über dem Dorf. Wir feuerten auf das Dorf, während sie ihre Toten begruben. Wir feuerten, während sie ihre Beerdigungszeremonie abhielten. Und wir töteten einen von ihnen. Später dann, noch am selben Tag, gingen wir runter, um Wasser zu holen. Da waren zwei kleine Jungen, die auf einem Deich spielten. Ein Feldwebel nahm sein M16 und erschoss einen. Der andere Junge rannte weg. Aber als er fast außer Sichtweite war, da schoss ihn ein Spec 4 vom Deich. Der Junge lag da und zuckte. Daraufhin hat er nochmal auf ihn geschossen. Einmal gingen wir in ein Dorf und ein Papasan, vielleicht der Dorfälteste, kam auf uns zu, machte Flugbewegungen mit den Armen und zeigte uns irgendwie, dass Vögel hätten etwas fallen lassen, also irgendwie so. Jeder, der in Vietnam in der Infanterie war, hat CS, ein Gas, oder Willy Peter, weißen Phosphor eingesetzt. Wir haben das verwendet, um Bunker zu räumen. Manchmal auch, um Hütten zu zerstören, bevor wir in ein Dorf gingen, von dem wir dachten, es sei VC-verseucht. Wir haben Willy-Peter-Granaten aus 60-mm-Werfern geschossen, haben so die Hütten gesprengt und weißen Phosphor auf andere Hütten verteilt. Das setzte sie in Brand und tötete Menschen. Wahrscheinlich das Schlimmste, was ich je gesehen habe, waren Leute, die von weißem Phosphor verbrannt wurden. Weil es einfach nicht aufhört zu brennen. Es brennt sich durch den ganzen Körper hindurch. Der einzige Weg, das zu stoppen, ist, ihm den Sauerstoff zu entziehen. Das aber lässt sich sehr schwer machen. Ich möchte noch einmal auf die vietnamesische Frau zurückkommen, die so furchtbar verstümmelt wurde. Das hat mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig geschockt. War man ja vorher schon, am letzten Tag in den Staaten, im Vorbereitungsbataillon, da wurde einem die Kaninchenlektion erteilt. It's called the rabbit lesson, where the staff NCO comes out and he has a rabbit. And he's talking to you about escape and evasion and survival in the jungle. Der Stabsfeldwebel kommt, hat ein Kaninchen auf dem Arm und erzählt über so Dinge wie Flucht und Überleben im Dschungel. Und wenn alle das Kaninchen so richtig lieb gewonnen haben, he cracks in the neck. Skins it, disembowels it, just like I testified that this happened to a woman. Dann bricht ihm das Genick, zieht ihm die Haut ab, weidet es aus. He does this to a rabbit and then they throw the guts out in the audience. Genauso wie ich das geschildert habe, was der Frau geschah. Er hat also genau das mit dem Kaninchen gemacht und dann die Eingeweide ins Publikum geworfen. Er hat mir den Eingeweiden nach uns geworfen. Ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. You can get anything out of that you want, but that's your last lesson you catch in the United States before you leave for Vietnam. Aber das ist das Letzte, was ihr lernt, bevor ihr nach Vietnam kommt. Und hier ist noch jemand, der berichten möchte vom Niederbrennen der Dörfer, vom Abschneiden der Ohren, über das Abschneiden von Köpfen, vom Artilleriebeschuss von Dörfern als Spiel, von der Vergewaltigung von Frauen, vom Napalmabwurf auf Dörfer. Der Artilleriebeschuss als Spaß und Spiel lief folgendermaßen ab. Jeder wählte ein beliebiges Haus in einem Dorf aus. Der vorgeschobene Posten der Granatwerferbatterie forderte dann den Beschuss dieser Häuser an. Gewinner war, wer die wenigste Munition verbraucht hatte, um das von ihm bezeichnete Haus zu zerstören. Und ich möchte von einem Vorfall mit zwei Gefangenen berichten. Ein gefesselter Gefangener wurde auf dem Boden fixiert. Man schnitt ihn bei lebendigem Leib auf. Seine Gedärme kamen heraus. Dem anderen Gefangenen sagten sie, wenn er nicht sagen würde, was sie hören wollten, dann würden sie ihn auch töten. Ich weiß nicht, was er sagte, weil er Vietnamesisch sprach. Danach wurde auch er getötet. Waren das Zivilisten oder waren das... Der Unterschied zwischen Zivilisten und VC war für uns, VC tragen Waffen, Zivilisten nicht. Jeder Tote aber war automatisch ein VC. Hast du jemanden getötet, wurdest du gefragt, woher du denn weißt, dass das ein VC war. Die Antwort war ganz einfach. Weil er jetzt tot ist. Das reichte aus. Ich möchte noch was über das Abschneiden von Köpfen während Operation Stone erzählen. Zwei Menschen waren geköpft worden und die Köpfe auf Stangen aufgespießt, mitten im Feld aufgestellt worden. Irgendwann wurden wir darüber informiert, dass die Operation von Presseleuten begleitet würde und wir ab jetzt sowas nicht mehr tun dürften. Bevor die kamen, hat sich darüber keiner Gedanken gemacht. Man sagte sich, es ist ein höherrangiger Offizier hier. Wenn der das nicht okay fände, würde der das schon stoppen. Da aber kein Vorgesetzter je einschritt, dachten alle, das sei korrekt so. Die Genfer Konvention bekamen wir jedenfalls nicht näher erläutert. Als wir unsere Genfer Konventionskarten bekamen, bestand die Einweisung einzig darin, uns zu sagen, hier ist eure Genfer Konventionskarte. Falls ihr gefangen genommen werdet, gebt ihnen nur euren Namen, euren Dienstrang und euer Geburtsdatum. Und jetzt schnappt sie euch. Wie gute Marines das eben tun. Jedenfalls wurde uns nie gesagt, was mit Gefangenen zu tun sei. Ich erlebte folgende Situation. Eine Frau war von einem Scharfschützen angeschossen worden. Als wir zu ihr kamen, bat sie um Wasser. Der Leutnant befahl, sie zu töten. Er riss ihr die Kleidung herunter. Die anderen stachen sie in beide Brüste. Sie spreizten ihre Beine und schoben ihr ein E-Tool in die Scheide, einen Klappspaten. Sie bat immer noch um Wasser. Dann nahmen sie noch einen Ast. Und dann wurde sie erschossen. Was haben die Männer in deiner Einheit darüber gedacht? Fanden sie es richtig, die Vietnamesen so zu behandeln? Wir haben in ihnen keine Menschen gesehen. Uns wurde ja nur beigebracht, dass das alles zum Wohl der Nation geschieht, dass das gut für unser Land ist. Wenn du auf jemanden geschossen hast, hast du nicht auf einen Menschen geschossen, sondern auf einen Gook oder Kommi. Und das war okay so. Alle Vietnamesen waren Gooks, Schlitzaugen, Zips, Orientalen. Für uns waren sie minderwertig. Wir waren Amerikaner. Wir waren das zivilisierte Volk. Diese Leute waren uns scheißegal. Hast du dich jemals gefragt, ob das, was da passiert, falsch ist? Etwas wie das. Es war einfach zu schlimm. Es war alles falsch. Aber ich habe das erst kapiert, als ich nach Hause kam. Ich musste meinen Kopf erst einmal wieder klarkriegen, um den Mut aufzubringen, darüber zu reden. Ich trage das schon viel zu lange in mir rum. Ich habe gehört, wie Soldaten Gewaltexzesse gestanden haben, auch welche, die von ihnen selbst begangen worden sind. Es ist unsere Konditionierung. Amerika hat immer recht. Schon bevor wir zur Armee gehen. Well, it's our general conditioning, even before we get in the service. You know, America's always right, the government's right, you don't question them. We're the best, God's on our side. Die Regierung hat immer recht. Du stellst sie nicht in Frage. Gott ist auf unserer Seite. Und was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist, zeigt ja auch, dass es in Ordnung ist, Zivilisten zu töten. And things like what happened at Hiroshima and Nagasaki showed it's okay to kill civilians if it's for the best interest of the nation. And when I went there, I went twice, and I believed that it was in the best interest of the nation. And I was sufficiently brainwashed where I did go back the second time because I really believed it was right. Ich bin sogar zweimal dort gewesen, weil ich dachte, es sei im Interesse unserer Nation. Ich muss wohl eine ausreichende Gehirnwäsche bekommen haben, um ein zweites Mal zu gehen. Denn ich dachte wirklich, das sei richtig. Hatten Sie moralische Zweifel, Befehle dieser Art auszuführen? Ich bin eben erzogen worden, so zu denken. Wenn die Leute an den Bildschirmen jetzt die Männer sehen, die im Rahmen dieser Winter Soldier Untersuchung aussagen, dann sehen sie nicht wenige Männer mit langen Haaren und Bärten. Glauben Sie nicht, dass das eher abschreckt? Schon möglich. 6 Jahre lang war mein Haar nie länger als 6 Millimeter. Und ich hatte mir geschworen, dass es so bleibt. Aber ich mag es jetzt lieber lang. Es fühlt sich gut an so. Als ich im Marine Corps war und auch im Anschluss an diese Zeit, wollte ich mit niemandem reden, der nicht daran glaubte, dass die Höllenqual zur Rechten Gottes sitzt. Wenn ich durch das Zentrum von Cambridge ging, wo ich wohne, und mir irgendein Langhaariger entgegenkam und mir nicht auswich, dann habe ich ihn umgehauen. Eines Tages tat ich genau das. Und dieser Junge sagte zu mir, das macht es uns wirklich nicht gerade leicht, uns besser kennenzulernen. Ich hielt das für einen blöden Witz und ging einfach weiter. Aber dann lag ich im Bett und redete mit meiner Frau darüber. Und die sagte zu mir, weißt du, er hat doch vollkommen recht. Meine Frau hat eine so wundervolle Art, mir zu helfen und mir beizubringen, das Leben wieder zu genießen. Das und nur das ist der Schlüssel, um reifer, um vielleicht zu einem besseren Menschen zu werden, mit Menschen zu reden, die anders sind. Das ist ein Weg. Nicht nur mit denen, die so sind wie man selbst. Ich mochte die Schule nicht. Ich brauchte 4 Jahre für 3 Jahre Highschool. Die einzig große Sache damals war, sich am Wochenende zu betrinken und dann bei einer Tanzveranstaltung Streit mit den Kubanern anzufangen. Ich lebte in Miami. Ja, und das war es dann auch, was wir jedes Wochenende taten. Ich hatte 7 Anklagen wegen Körperverletzung und eine 3-jährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und dann musste ich den Militärdienst antreten. Und ich meldete mich für 4 Jahre zu den Marines. Wieso musstest du den Militärdienst antreten? Also ich war ja auf Bewährung, geriet aber wieder in eine Schlägerei. Die hätten mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Anwalt hat dem Richter gesagt, dass es besser wäre, wenn ich zum Militär ginge, damit die mich dann hinbiegen. Das sei besser, als mich in den Knast zu schicken, wo ich dann nur zu einem Schrecken für die Gesellschaft würde. Wolltest du zum Militär? Ja, schon, aber nicht zu früh. I wanted to go in the service because I really believe that the war was right. Ich hielt den Krieg damals für richtig. And I think one of the main things was I wanted to see for myself whether I was really a man or not. Der Hauptgrund aber war, dass ich sehen wollte, ob ich wirklich ein Mann war oder eben nicht. And I figured that's how I could find out. Ich dachte, so könnte ich das rauskriegen. Like people were trying to save me, you know, and they'd say, you know, you'll really find God overseas, you know, when you really Leute haben mir erzählt, dort drüben wirst du Gott finden. Wenn du ihn wirklich brauchst, wirst du ihn finden. And I wanted to see what kind of a person I really was. Was I really brave? Was I a chicken? Ich wollte herausfinden, was für ein Mensch ich wirklich war. War ich tapfer oder ein Feigling? I believed in the war and I believed, you know, the best thing a person could do was give his life for his country. Ich glaubte an den Krieg. Ich glaubte, das Beste, was ein Mann tun kann, ist, sein Leben für sein Land zu geben. In der Grundausbildung ist dir nicht erlaubt, ohne Erlaubnis zu reden. Wenn ich aufs Klo musste, sagte ich, Sir, Gefreiter Camille bittet um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Und er sagte, was willst du, Scheißhaufen? Und ich sagte, Sir, Gefreiter Camille bittet darum, sich erleichtern zu dürfen, Sir. Und er, ist es ein Notfall? Und ich, ja, Sir. Er hatte jetzt Alternativen, er konnte sagen, renne 3-mal um den Raum und lass deine Sirene hören, um zu beweisen, dass es ein Notfall ist. Und du musstest rumrennen und, naja, und wenn du nicht laut genug warst, war es kein Notfall. Er konnte auch sagen, warte eine Stunde. Und wenn du nicht musst, dann hast du mich angelogen. Und ich drehte dir in den Arsch. Du konntest jetzt entweder in die Hosen pissen oder in den Arsch getreten bekommen. Sowas passierte unter normalen Umständen nicht. Das ist nicht gut für den Kopf. Hätte ich dort abhauen können, ich hätte es getan. An dem Tag, an dem wir rennen sollten, bin ich nicht gerannt, sondern nur gelaufen. Wenn der Mann vor dir hinfällt, musst du über ihn drüber rennen. Tust du es nicht, wirst du verprügelt. Denn nur wenn er weiß, dass du über ihn drüber rennst, wenn er fällt, fällt er nicht hin. Einer sagte, du fängst besser an zu rennen. Ich sagte, ich bin müde. Er sagte, geh in die Scheune, das wirst du noch bereuen. Und ich sagte, ich bereue es jetzt schon. Ich ging zurück zur Scheune, dann hatten wir unsere Unterkunft. Sie wollten mich zum Motivationszug schicken. Dagegen ist die Grundausbildung ein Sonntagsspaziergang. Dann aber hieß es, wir werden das lieber im Schrank erledigen. Schrankmotivation. Also ging ich in den Schrank. Zwei kamen rein und riefen, kehrt Marsch. Und dann schlugen sie zu. Ich habe mich nicht mal gewehrt. Ich sagte, ich gebe auf, ich renne. Am letzten Tag der Grundausbildung sagten sie dann, jetzt seid ihr Marines, jetzt seid ihr Männer. Und ich war derart motiviert. Ich hätte mich für 50 Jahre verpflichtet. Auch dachte ich, der schlimmste Teil sei jetzt vorbei. Doch dann ging ich nach Vietnam. In meiner dritten Woche in Vietnam war ich Wachposten in einem Artillerielager. Es waren 16 von uns auf Wache, 4 in jeder Ecke des Lagers. Unsere Handgranaten waren getaped, sodass die Zünder nicht aktiviert wurden, auch wenn wir die Stifte zufällig rausgerissen hatten. Unsere Gewehre durften nicht durchgeladen sein. Die Regel war, ohne Erlaubnis weder laden noch schießen. Und wenn du etwas in der Art gesehen hast, riefst du den Wachfeldwebel. Der Feldwebel lief immer rum und prüfte, ob die Wachen schlafen. Dabei haben ihn die Gugs erwischt. Als unsere Leute die Gugs innerhalb der Umzäunung sahen, baten sie um Erlaubnis zu schießen. Doch da war niemand mehr, der diese Erlaubnis hätte geben können. Also haben sie nicht geschossen. Und die Gugs haben uns ausradiert. Mein Posten war der einzige, den sie nicht überrannt haben. Als ich sie sah, habe ich nicht eigens um Erlaubnis gebeten. Wir fingen einfach an zu schießen. 40 haben wir innerhalb der Umgrenzung erledigt, innerhalb des Zaunes. Wir selber hatten 28 Verwundete, 5 Männer wurden getötet. Außerdem wurden 5 105er-Haubitzen, das sind große Kanonen, zerstört. War das das erste Mal? Das war das erste Mal, dass ich jemanden getötet habe. Und am nächsten Morgen habe ich mir meine 5 getöteten Freunde angesehen. Ich habe die Tücher weggezogen und sie mir sehr genau angesehen. Oh Mann, das war jetzt echt real. Und jemand hat wirklich versucht, mich zu töten. Wenn ich einen Fehler mache, bekomme ich keine zweite Chance mehr, also darf ich keinen Fehler machen. Das habe ich mir gesagt. An dem Punkt habe ich entschieden, jeden zu töten, den ich erwischte. Unschuldig oder schuldig. Das war meine Philosophie. Wenn ich in einem Dorf 100 Menschen erschießen musste, um sicherzustellen, dass ich nicht erschossen wurde, dann habe ich das getan. Glaubst du, dass deine Grundausbildung diese Haltung gefördert hat? In Bootcamp we used to every night we had to say before we went to bed we'd have to sing the Marine Corps hymn. In der Grundausbildung mussten wir jeden Abend die Hymne des Marine Corps singen, im Bett liegend. Wir nahmen Haltung an und sangen die Hymne. And with laying in attention in bed we'd sing the Marine Corps hymn and then we'd say another day in the corps sir for every day's a holiday and every meal's a feast. Wir sangen noch einen Tag im Marine Corps, Sir, denn jeder dieser Tage ist ein Feiertag, jedes Mal ist ein Festmahl. Pray for war, pray for war. God bless the Marine Corps, God bless my drill instructors, pray for war. And every night we had to say that. Ich bete um Krieg, ich bete um Krieg. Gott segne das Marine Corps, Gott segne meinen Ausbilder. And when we'd run and we'd sing songs, we'd sing, like they say, kill, kill, kill. Jeden Abend mussten wir das sagen. Und wenn wir rannten und dazu sangen, riefen wir, töte, töte, töte. Judo practice and knife fighting practice and bayonet fighting practice, it was always, that was the yell, kill, kill, kill. Beim Judo-Training, beim Messerkampftraining, beim Bayonettkampftraining, unser Ruf war immer, töte, töte, töte. Boy, you're gonna get to go over there and kill some gooks, you know. Und ey, Junge, du gehst dorthin, um ein paar Gooks zu töten. And it was something that we were looking forward to, you know, put our training to use. Das war etwas, worauf wir uns geradezu freuten. Denn wir wollten endlich das im Training Erlernte auch anwenden. And serve our nation's best interest. Well, we thought it was our nation's best interest. Wollten unserem Land dienen. Zumindest dachten wir anfangs, das alles wäre im Interesse unseres Landes. Nathan Hale, ich möchte dich zu den Verhörpraktiken von damals aussagen lassen. Ich kam im Basislager der 1. Kompanie der 1. Kavallerie an. Es nannte sich Hügel 29. Als ich dort eintraf, erklärte mir mein Vorgesetzter, ein Hauptmann, mein Job sei es, durch Verhöre Informationen zu erhalten. Ich dürfe jede Technik anwenden, die mir einfiele. Einzige Bedingung war, sich dabei nicht erwischen zu lassen. Das bedeutete, ich konnte die Leute prügeln, schlitzen, auch erschießen. Ich durfte jedes Mittel anwenden. Allerdings sollte ich nie prügeln, sobald einheitsfremde Personen anwesend waren. Also wenn etwa ein auswärtiger Offizier da war oder jemand vom Roten Kreuz. Ich habe Knüppel benutzt, Gewehrkolben, Pistolen, Messer. Schauen Sie, das hier ist eine Gruppe von Festgenommenen, die ankommen. Hier wird gerade ein Verhör durchgeführt. Das ist ein Feldwebel-Leutnant. Hier sehen Sie einen gefesselten Vietnamesen. Diese Männer sind nationale Feldpolizisten. Dieser Mann hält einen Blechlöffel in ein Feuer. Er verbrannte damit die Haut vom Genick des Zeugen. Aus Angst um sein Leben gestand dieser, Steuern an die Vietcong gezahlt zu haben. Dafür aber gab es keinen Beweis. Dieser Mann wollte nicht aus seinem Erdloch kommen. Also haben sie 2 CS-Granaten reingeworfen. Ich habe ihn dann persönlich zur Division gebracht. Dort starb er dann. Murphy, eine Frage an dich. Wie habt ihr die Festgenommenen oder Gefangenen ermutigt, euch Informationen zu geben? Zuerst haben wir gefragt. Und wenn wir keine Infos bekamen oder sie behaupteten, nicht zu wissen, sind wir davon ausgegangen, dass sie lügen. Dann gingen wir schon bald zu Folter über. Mit Folter meine ich, also das erste Mal, dass ich das sah. Das erste Mal war während Operation Junction City 1. Wir waren nahe der Grenze zu Kambodscha in Warzone C in einen Hinterhalt geraten. In diesem Hinterhalt hatten wir etwa 15 Ausfälle, davon 5 Tote. Selber machten wir 4 oder 5 Gefangene. Während des Rückflugs zu unserem Versorgungslager, wir hatten einen Leutnant dabei, der seit 5 Tagen im Land war, sagte der, er würde das Verhör durchführen. Wir erklärten, dass wir qualifizierte Leute dafür in der Etappe hätten. Er sagte aber nur, wir sollten das Maul halten. Er sei ein Leutnant und damit war das Thema beendet. Er stellte 2 oder 3 Fragen und alle antworteten Nobik, Mullah oder sowas. Kannst du uns sagen, was das heißt? Ich weiß nicht oder ich sage nichts. Ich glaube, es heißt, ich weiß nicht. Er befahl, die Tür zu öffnen. Ohne ein weiteres Wort warf er einen raus. Dann fragte er erneut, hielt einem noch dazu die Pistole an den Kopf und wir haben das Ganze mit angesehen. Wir waren natürlich auch wütend, weil wir ja auch draußen gewesen waren und unsere Freunde getötet oder verwundet worden sind. Deshalb haben wir auch nicht weiter darüber nachgedacht. Er stieß einen weiteren raus. Als er sich den dritten griff, sagte der etwas auf Vietnamesisch und zeigte auf den Gefangenen neben ihm. Nachdem wir den durchsucht hatten, fanden wir heraus, dass der ein Leutnant der nordvietnamesischen Armee war. Auf dem Rückweg sagte der Leutnant uns dann, dass wir richtig Ärger bekämen, wenn jemand darüber reden würde. Er schlug sich danach selbst für eine Auszeichnung vor, weil er diese wichtige Information erlangt und uns damit augenscheinlich vor einem weiteren Hinterhalt bewahrt hatte. Er erhielt einen Bronzestern mit einem V für Valor. Wir gingen immer wieder auf lange Missionen, auf Suchen- und Zerstören-Missionen. Wir stießen dabei nicht selten auf NVA, die sich freiwillig stellten. Wie hieß das nochmal? Chieu Hoi. Offene Arme. Chieu Hoi. Das war ein Angebot an Deserteure. Kurz zuvor war ein Leutnant zu uns gekommen und hatte jedem von uns, der nachweisen konnte, einen NVA getötet zu haben, 3 Tage Urlaubsscheine versprochen. und zwar einen 3-Tage-Urlaubschein für Vung Tau. Das ist so eine dieser Freizeiteinrichtungen. Und nicht lange darauf sah ich, mit meinen eigenen Augen, einen Oberfeldwebel und einen Leutnant darüber streiten, wer, sie hatten die Deserteure gerade getötet, wer diese toten Gefangenen angerechnet bekäme. Es gibt einige solcher Vorfälle, an die ich mich erinnere. Aber damit bin ich ja nicht allein. Ich habe mich auch am Foltern von Gefangenen beteiligt. Irgendwann hielten wir auch das für Mut oder Tapferkeit oder irgendwas. Jedenfalls haben wir Ohren abgeschnitten. Liebenden die Ohren abgeschnitten. Ja. Die Vietnamesen glauben, wenn sie nicht mit allen Körperteilen sterben, kommen sie nicht in den Buddha-Himmel. Wir haben das 3 oder 4 von ihnen angetan, um von den anderen Informationen zu bekommen. Hier, das erste Dia, das Sie sehen, zeigt einen Kriegsgefangenen. Sie versuchen, ihn zum Sprechen zu bringen, indem sie ihn vor einen Haufen toter Vietcong stellen. Dieses Bild zeigt 5 bis 6 GIs, die Leichen nach Souvenirs durchsuchen. Auf dem Bild sehen Sie einen Leutnant und einen Hauptmann, die alles überwachen. Das ist ein Foto eines unserer Verhörspezialisten. Er nahm sein M16 und drückte es mit aller Gewalt in die Nase des Gefangenen und drehte es dann herum. Offiziere waren immer anwesend. Ja, höhere Offiziere waren immer anwesend. Das nächste Dia zeigt mich. Ich schäme mich sehr dafür. Ich zeige das in der Hoffnung, dass alle, die nicht in sowas verwickelt waren, sowas nicht aus sich machen lassen. Lasst eure Regierung niemals sowas mit euch machen. Das bin ich, wie ich eine Leiche halte. Und wie Sie sehen, ich lächle. Jeder in unserem Zug nahm 2 Leichen, legte sie auf die Ladefläche und fuhr sie zum Herzeigen durchs Dorf. Am Ende warfen wir sie dann am Rand des Dorfes runter. Du hast vorhin vom Erschießen verwundeter Gefangener gesprochen. Kannst du uns mehr dazu sagen? Ja, sicher. Am 13. Juni, während der Operation Cannon Falls zum Beispiel. Wir waren überrannt worden und hatten 3 Tote und 10 Verletzte. Am Morgen, als der Frühnebel sich verzog, so gegen 5.30 Uhr, kamen dann alle aus ihren Löchern. Und wir streiften den Hügel hinunter, um die Leichen zu zählen und herauszufinden, wie tapfer wir gewesen waren. Wir fanden einen NVA-Soldaten, der lag im Stacheldraht. Er hatte eine Kugelwunde im Nacken und mehrere Schrapnellwunden von Splittergranaten. Ein großer Unteroffizier stach ihm ein Messer in den Nacken und drehte es herum, bis er verblutet war. Ein anderer Mann lag am Fuß des Hügels auf dem Bauch. 3 Marineinfanteristen schossen ihre gesamten M16-Magazine in seinen Rücken. Ein anderer Mann auf dem Kamm des Hügels hatte eine Schusswunde im Schenkel und 2 im Rücken. Sein Ellenbogen hing noch an einer Sehne. Er schrie nach Wasser. Sie gossen es vor ihm auf dem Boden aus. Dann machten sie sich über ihn lustig und traten ihm in die Rippen. Einmal richtete er sich zuckend auf, sein Arm baumelte neben ihm. Ein Marineinfanterist trat ihm in den Brustkorb. Am folgenden Tag behaupteten Leute aus der Golfkompanie, dass sie in einem Wald in der Nähe 400 NVA gesehen hatten. Ich machte meinem Major Meldung, denn ich hatte im Kommandobunker Funkwache. Er nannte mich ein Arschloch, weil er es einfach nicht glauben wollte. Die Aufklärung hatte nämlich kurz zuvor gemeldet, dass keine NVA in der Gegend seien. Am folgenden Tag wurde die H-Kompanie dann von einem halben Regiment angegriffen. Jedenfalls waren sie in ein 9-stündiges Gefecht verwickelt. Mein Major war dabei, als der Hauptmann der H-Kompanie anrief und um Luftunterstützung bat. Er wollte da unbedingt rausgeholt werden. Sie standen unter Dauerfeuer, hatten Mann-gegen-Mann-Kämpfe und ihnen begann zudem die Munition auszugehen. Der Major griff nach dem Mikro und nannte ihn einen verdammten Feigling. Er sagte, Nie ist in Vietnam je eine Infanterieeinheit zurückgezogen worden. Er sagte, ihr schafft das schon. Abends sah ich die Liste unserer Verluste. Sie war 14 Seiten lang. 43 waren getötet worden, 30 waren verletzt. Viele davon waren meine Freunde. Später wurde behauptet, hunderte Vietcong seien getötet worden. Stars and Stripes berichtete nur von 35 getöteten und verwundeten Amerikanern. Naja, ich weiß, dass alle dort ziemlich verwirrt waren, aber es ist echt scheiße, wenn nicht einmal Stars and Stripes rausfindet, wie viele Männer wir verloren haben. Ich möchte noch was ergänzen, weil ich selbst auch dort war. Ich wurde verwundet. Sie brachten uns keine Munition, kein Essen, kein Wasser. Die Helikopterpiloten hatten nämlich zu viel Angst, getroffen zu werden. Ein Helikopter, der Verwundete ausfliegen wollte, war über dem Fluss abgeschossen worden. Dennoch schafften wir es irgendwann, alle Verwundeten auszufliegen. Und auch die Toten. Bis auf einen. Ich glaube, er war MG-Schütze. Ich mag da jetzt nicht wirklich drüber reden. Wir sollten hier auch über das Simulieren sprechen. Ich habe es miterlebt, wie sich ein Kamerad so lange mit einem Knüppel auf das Bein schlug, bis es brach. Er brach es sich vor meinen Augen. Ich fragte ihn, was ist denn hier los? Und er sagte, Junge, geh erst mal eine Weile in den Dschungel. Dann weißt du, was hier los ist. And he says, home, you just go out and hunt the bush for a while and you'll find out. Du hast dann so viel Angst, dass du auf alles schießt. Auf alles. Du siehst deine Feinde. Du siehst sie als Tiere. Gleichzeitig verwandelst du dich selbst in ein Tier. Ja, Mann. Und das kriege ich gerade auch nicht klar. Dass ich selbst zum Tier geworden bin. Dass ich zurückgekommen bin und jetzt wieder zivilisiert sein muss. You're so scared that you'll shoot anything. You'll look at your enemy. You'll look at them as animals. And in the same time, you're just turning yourself into an animal too. And I'd say that's got my head spinning a little right now, the fact that I was actually one time an animal and that now I have to come back and be civil again. Die Leute erwarten von dir heutzutage einen festgelegten Lebensplan, in dem Sinne, du gehst zur Schule, gut, du gehst zur Arbeit, gut. Viele Veteranen aber stellen fest, dass sie, wenn sie heimkehren, kein Ziel mehr haben. Vielleicht auch, weil uns niemand je eins gegeben hat. Das einzige Ziel, das ich in Vietnam hatte, war zu überleben, da wieder rauszukommen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Es sei denn, jemand will mich noch etwas fragen. Und ich weiß nur, dass ich irgendwo auf dem Weg gelernt habe, dass ein Ding weniger als ein Mensch ist. Und diese Dinge passieren weiter. Sie passieren wirklich. Leute, ich kann nicht reden. Ich kann keine Vorfälle schildern oder was auch immer ihr hören wollt. Aber ich bin hier. Ich bin einfach hier, weil es weiterläuft. Und weil jemand was dagegen tun muss. Deshalb bin ich hier. Ich kann nicht sagen, warum wir es getan haben. Vielleicht, weil uns beigebracht worden ist, sie zu hassen. Mir hat mein Leutnant gesagt, also er sah, dass ich ein Armband trug und fragte mich, warum. Ich sagte, ein vietnamesischer Junge hat es mir gegeben. Als Zeichen der Freundschaft. Er mochte mich, ich mochte ihn. Wir machten uns Geschenke. Der Leutnant befahl mir, es abzunehmen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Er fragte, warum nimmst du Geschenke von Leuten an, die Minen legen und deine Kumpels in die Luft jagen? Er sagte, wenn ich es nicht abnehmen würde, dann würde er zu drastischen Maßnahmen greifen. Ich weiß nicht. Ich möchte euch keine Blutgeschichten oder so erzählen. Das kann ich einfach nicht. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass die Leute dort nicht wie Menschen behandelt werden. Sie werden wie Sklaven behandelt. Vielleicht sogar noch schlechter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wollte nur, dass ihr es wisst. Ja, Steve? Also viele der Leute, die diese Nation lenken, haben immer wieder gesagt, den größten Schaden an unserer Moral hätten langhaarige, protestierende Hippie-Sympathisantentypen verursacht. Ich dagegen denke, den größten Schub für meine Moral. Also, als ich in Okinawa im Krankenhaus lag, da schrieb mir ein Mädchen über einen Ort mit dem Namen Woodstock. 500.000 kamen da zusammen. Das war so schön. Das war seit langem das erste Mal, dass ich wieder lächelte. Ich wurde zum Zugführer ernannt. Einfach nur deshalb, weil mich ein Typ genervt hatte und ich ihm den Arsch versohlt habe. Sie mochten diese Aggressivität. Willst du Zugführer sein? Ja, Sir. Bist du dir sicher? Ja, Sir. Dann mach, dass du rauskommst. Ja, Sir. Das Ganze ist ein einziger Witz. Ich war also für eine Weile Zugführer. Aber dann war da dieser Typ, der dauernd den ganzen Zug schlecht machte. Also ich und ein paar andere Kerle, bang, wir haben ihn richtig heftig verprügelt. Kommen Sie her. Ja, Sir. Haben Sie ihn verprügelt? Nein, Sir. Doch, Sie wurden dabei gesehen. Das ganze Programm halt. Und schon war ich kein Zugführer mehr. War wieder im Glied. Dann kam ich auf die Scheißliste, weißt du? Schon eine Woche später. Knietief in der Scheiße. Was sollte ich tun? Die machen das richtig gut. Du kannst nicht gewinnen. Wir haben Übungen mit diesen Metallkisten gemacht. Und dem Typen neben mir, Prince, ist sie auf den Fuß gefallen. Ich fand das lustig. Wenn du so wahnsinnig müde bist, ist alles lustig. Also, er lässt sie fallen und ich mache 10:27. Sir, ja, Sir. Haben wir ein Mädchen unter uns? Ja, Sir. Wer ist es? Gefreiter Hatten. Komm her, Zuckererbse. Also ging ich zu ihm. Du lachst also gern? Nein, Sir. Doch, du lachst gern. Nein, Sir. Komm schon, lach mal. Mach deine verdammte große Klappe auf und lach für mich. Also tat ich es. Und er nahm eine Handvoll Sand und stopfte sie mir in den Mund. Er sagte, lache. Und ich... Diese Missgeburten hatten das echt drauf. Oder die Geschichte mit dem Stiefel. Sie riefen, los, bringt die Herde auf die Straße. Also sind alle gesprungen, um auf die Straße zu kommen. Dabei bin ich auf seinen blank geputzten Stiefel getreten. Die Missgeburt schnappte mich am Kragen und sagte, das bringst du besser wieder in Ordnung. Und ich sagte, bitte um Erlaubnis, mein Schuhputzzeug zu holen. Das einzige Schuhputzzeug, das du brauchst, Junge, ist deine Zunge. Und er zwang mich, den Staub von seinem Stiefel zu lecken. Wenn du nach Vietnam kommst, bist du bereit, deine Marine Corps-Rolle zu spielen. Du spielst die Rolle des professionellen Marines, eines Killers, was auch immer. Und du spielst die Rolle so, wie sie vorbestimmt worden ist. Das wirkt auf den Verstand. Aber nur wenn sie Teile deines Verstands für eine Weile abbauen können, können sie dich dazu bringen, alles zu machen, was sie wollen. Du bist bereit, loszuschlagen, weil du es satt hast, in Schlammlöchern zu hocken. Ich war noch bei keinem Einsatz, bei dem ich nicht durch ein Dorf kam. Bis heute nicht. Und ich war noch bei keinem Einsatz, bei dem das Dorf danach noch stand. Das heißt, du bist bereit. Sie setzen dich mit einem Helikopter ab, jemand feuert mit einem Kleinkaliber, sie nennen das dann gleich schweres Feuer. Du hörst einen Karabiner aus einer halben Meile Entfernung und alle rufen, Feuer eröffnen. Aber auf was? Ich sehe nicht eine Menschenseele. Und ich soll angreifen und schießen? Ich könnte auch auf Hawaii Krieg spielen, wisst ihr? Mit Platzpatronen in meinem Gewehr. Ich war so verrückt nach Vietnam, dass ich eine Knarre in der hinteren Hosentasche trug, ohne einen besonderen Grund. Etwa 6 Monate lang, bis ich sie auf jemanden gerichtet habe, in der Schule. Ich hatte was beschädigt und ein Putzmann kam und sagte, hey Mann, das kannst du nicht machen. Da habe ich die Pistole gezogen. Da wurde mir klar, dass mit mir was nicht stimmt. Aber es dauerte noch 1,5 Wochen, bis ich mich daran erinnerte, wie wir den Jungen steinigten. Hätte nie gedacht, dass mein Verstand etwas von mir verstecken würde. Komisch, wenn er das tut. Hat mich echt überrascht, dass der Kram wieder zurückkam. Wenn du aus Namen zurückkommst, ist deine Wahrnehmung nicht nur des Krieges und der Regierung, sondern überhaupt so fantastisch. Aber irgendwann merkst du, das habe ich alles nicht wirklich begriffen. Jesus Christus, jemand muss mich bewusstlos geschlagen haben. Ich muss geschlafen haben. Was im Himmel ist da nur passiert mit mir? Das ist dann plötzlich eine ganz unwirkliche Situation. Allerdings erst nach ein paar Monaten. Ich denke, was rauskommen müsste, das ist das Grauen des Alltäglichen. Die normalen Orte und was dort passierte. Meine Aufgabe war es, als Vorposten an der Donghae-Rampe zu dienen. Das war eine LCU-Rampe am Kwa Viet-Fluss, da wo die Marineschiffe ankamen, um Nachschub abzuladen. Wir fuhren mit unserem Lastwagen jeden Abend um 5:30 aus dem Lager und nahmen für die Nacht unsere Stellung an der Rampe ein. Dabei sind wir immer an einer Reihe von Hütten vorbeigefahren. Ein kleiner Junge in dreckigen, grauen, kurzen Hosen kam dann immer rausgerannt und schrie: »Ihr seid Marines, Nummer 10. Und wir antworteten immer sowas wie: »Verpiss dich, Kleiner.« Eines Abends kam er wieder raus und rief: »Marine, Nummer 10« und warf einen Stein. Da entschieden wir uns, ihn uns zu schnappen, weil das eben unsere Art war, Spaß zu haben. Am Abend darauf hielten wir am Kommandobunker an, neben dem Munitionslager, griffen uns ein paar große Steine und packten sie hinten auf den Lastwagen. Dann verließen wir das Lager, fuhren um die nächste Kurve und sahen ihn auch schon. Er rannte aus der Hütte und wollte wieder rufen: »Marine, Nummer 10. Doch wir gaben ihm keine Chance mehr dazu. Wir nahmen die Steine und haben ihn damit eingedeckt. Wir haben ihn ausradiert. Die Wucht der Steine hat auch seine kleine Blechhütte mit umgehauen. Ich weiß nicht, ob der Junge starb. Einige der Steine waren so groß wie sein Kopf. Alle hielten das für witzig. Ja, wir lachten darüber. Und dann haben wir es vergessen. Ich habe die Vietnamesen nie gehasst. Ich habe sie ignoriert. Sie passten irgendwie in keine meiner Vorstellungen vom Menschsein. Entweder waren sie im Weg oder sie waren nicht vorhanden. Aber immer spielten wir unsere Spielchen. Wir gossen Abfälle vom LKW, damit sie darin rumkriechen mussten. Mama Sahns kamen dann mit halbierten Fässern und versuchten sie zu füllen. Mit Koteletts, labberigem Reis, Eintopf oder was immer wir als Fraß hatten. Wir ließen sie dann auch noch ein Stück damit gehen. Irgendwann aber warfen wir ihre Fässer dann um, schütteten sie aus und ließen sie erneut alles aufsammeln, mitsamt dem Dreck. Ich erinnere mich. Es war auf der Strecke von Con Tien nach Cam Lo und von Quang Chi nach Stad. Einige unserer Soldaten haben extra Konservendosen mitgenommen, gefüllt mit Spaghetti, Fleischbällchen, Schinken und Bohnen, und haben dann die kleinen Kinder, die an der Straße bettelten, es waren nie weniger als 50, wie Freiwild behandelt. Sie warfen ihnen die Dosen nicht etwa zu, sie versuchten vielmehr, deren Köpfe zu treffen oder sie damit von ihren Fahrrädern zu schmeißen. Den Leuten dort war natürlich klar, dass die amerikanischen Soldaten ihnen etwas antun würden. Deshalb haben sie versucht, die jungen Mädchen vor uns zu verstecken. Eines fanden wir im Keller ihres Hauses. Sie wurde rausgezerrt und von 6 oder 7 Typen vergewaltigt. Vor den Augen ihrer Familie, vor den Augen der Dorfbewohner. Das war kein Einzelfall. Zu der Zeit, als das alles passierte, war unser Zugführer ein Mormonenpriester. Er ist jetzt schon eine Weile tot. Als er nach Nam kam, war er noch ein integrer Mann. Er war ja auch Priester. Zu der Zeit aber, als er ging, besser als er getötet wurde, da hat er alles zugelassen, was so passierte. Denn genau das war ja Teil unserer Taktik. Einmal mussten wir ein Netz voller Munition abtransportieren. Die Armee hatte die Angewohnheit, Abhol- und Lieferzonen direkt neben vielbefahrene Straßen zu legen. Straßen, die natürlich auch von den Dorfbewohnern benutzt wurden. Wir schwebten also über dieser Lieferzone. Ich glaube, es waren Haubitzengranaten. Und ich schaute aus dem Fenster und sah diesen etwa 12-jährigen Jungen, wie er uns beobachtete. Als wir mit der Ladung aufstiegen, wurde der Luftwirbel stärker, auch wegen des Gewichts. Es blies ihn direkt vor einen 2,5-Tonner LKW mit Anhänger. Er war augenblicklich tot. Meine erste Reaktion und auch die meines Flugingenieurs, also unsere erste Reaktion war Grauen, Schmerz. Aber dann habe ich mich gleich wieder gefangen. Ich sagte mir, nein, lass das nicht zu. Du entwickelst so einen Schild, wenn du beim Militär bist. Wenn du diesen Schutzschild nur für eine Sekunde fallen lässt, kann das den Unterschied bedeuten zwischen Ausflippen und Durchkommen. Sie verpassen dir eine Gehirnwäsche, sie nehmen dir jede Menschlichkeit. Ich habe in jenem Moment gespürt, wie der Schutzschild fiel. Du entwickelst diese Kruste. Sie allein macht es dir möglich, in Vietnam zu überleben. Und ich habe sofort wieder dicht gemacht. Ich fing an, mit dem Flugingenieur Witze darüber zu machen und zu lachen. Ja, am besten ist es dann zu lachen. And we both had a good laugh about it. That was pretty much company policy. Es war so etwas wie eine Kompanieverhaltensregel. Wir haben gelacht. I saw a lot of things happening and being done by guys, and I really, you know, like the emotional thing. You know, you see your buddy get killed. Ja, ich habe viele solcher Sachen gesehen. Du siehst ja auch dauernd, wie deine Kumpel getötet werden. Jemand, der dein Freund ist, der stirbt so direkt neben dir. Das ist hart. Kurz davor hat er dir noch erzählt, dass er einen Brief von seiner Freundin bekommen hat mit glänzenden Augen und er sagt, ich bin echt glücklich. Ich kann nicht erwarten, sie wiederzusehen. Sie will mir Fotos von sich schicken. And she's gonna send me some pictures she's taken. She's getting her girlfriend to take some nice Polaroid pictures of me, you know. Ihre Freundin wird für mich ein paar Polaroids von ihr machen. And then you go out and he gets shot in the head. And you know, it was really hard for you to realize that, you know, 5 minutes ago he was your friend and now he's dead. Vor 5 Minuten noch dein Freund. Und jetzt tot. Du packst ihn in einen Helikopter und stellst dir vor, wie er heimfliegt. Du versuchst einfach nicht daran zu denken, dass er tot ist. And then you say, well, I'm gonna get the gooks for it. You just take it out on all the gooks. Und dann sagst du dir, dafür werden sie bezahlen, die Gooks. Und du lässt es an allen Gooks aus. Es ist dann, als ob dir jemand sagen würde, kommt, bleibt auf meiner Farm, ihr könnt hier jeden Tag kostenlos jagen. You come stay on my farm and you can go hunting every day for free and I'll give you all the ammo you want. You can hunt and there's no limit and you can go out together and just hunt, you know, and that's what it was like, a hunting trip. Ich gebe euch so viel Munition, wie ihr braucht. Ihr könnt hier jagen. Es gibt kein Limit. Ihr alle könnt rausgehen und jagen, wie auf einem Jagdausflug. And the more people we killed, the happier our officers were, you know. It got to be like a game, like the object was to see who could kill the most people. Und je mehr Leute wir töteten, desto glücklicher waren unsere Offiziere. Es wurde alles immer mehr zu einem Spiel. Und unser Ziel war es, festzustellen, wer die meisten Leute töten kann. The different ways you could prove how many people you killed would be like cutting off ears. Now, if you brought back someone's ears, you know, pretty likely you had to kill them to get them. Eine Möglichkeit zu belegen, wie viele du getötet hattest, war es, denen die Ohren abzuschneiden. Wenn du die Ohren von jemandem bringst, ist es wahrscheinlich, dass du ihn getötet hast. Wer die meisten Ohren hatte, bekam am meisten Bier. Für viele Ohren gab es viel Bier. You know, whoever had the most ears, they would get the most beers, and you trade your ears for beers. And it got to be like a game. Irgendwann ist das alles nur ein Spiel. When it came time to go home, I was very close to my friends. I couldn't see leaving my friends and going home. And then I thought about the political thing again. I said, well, you know, and I wrote my mother a letter. And I told her, I said, I'm not coming home in April because I really believe what we're doing is right. And that's what I wrote, and that's what was put in the newspaper. Had a big article, you know, we need more Americans like this. Würdest du sagen, die Armee hielt dich für einen guten Soldaten? Ich bekam einen Orden für vorbildliches Verhalten und die Ehrenmedaille mit Silberstern. Ich wurde auch 3-mal für den Bronzestern vorgeschlagen. Aber ich will euch mal etwas sagen. Orden sind ein Haufen Scheiße. Ich war mit der Infanterie unterwegs, da tauchten Gucks vor uns auf. Wir waren gerade beim Essen und trugen keine Stiefel oder Jacken, nur Hosen. Ich zog meine Stiefel an, schnappte meine Munition und mein Gewehr, ohne Helm oder schusssichere Weste, und verfolgte sie. Ich erwischte 5 von ihnen und bekam einen Orden dafür. Dabei hatte ich sie nur gejagt. Sie hatten sich nicht einmal nach mir umgedreht, auch nicht auf mich geschossen. Ich habe also nicht mal mein Leben riskiert. Sie hielten das für tapfer. Nun gut. Immerhin hatte ich 5 Kommis erwischt. Mann, ich war echt glücklich. Eines Nachts waren wir auf einer Skorpiontour. So sagt man, wenn 4 oder 5 Männer rausgehen und sich verstecken. Wenn der Feind dann kommt, feuerst du und rennst dann schnell weg und weil sie nicht wissen, wie viele da sind, ziehen sie sich auch zurück. Da liefen zwei von ihnen direkt an uns vorbei. Doch drei von unseren Männern schliefen. Ich wollte deshalb nicht schießen, wollte meine Stellung nicht verraten. Also schnappte ich mir einen und stach ihm ein Messer in die Niere. Das möchte ich noch erzählen. Dazu müsst ihr wissen, kurz zuvor war ein Freund getötet worden und ich war sehr wütend. Wir hielten auf der Straße einen Vietnamesen an und ich fragte ihn nach seinem Ausweis. Er sagte Hong Biet. Das heißt auf Vietnamesisch, ich verstehe nicht. Das hat mich genervt. Ich zog mein Messer und habe ihn getötet. Das hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe das gemeldet, habe einen VC getötet. Und sie fragten, woher wissen Sie, dass er ein VC war? Und ich sagte, weil er tot ist. Sie lachten und sagten, okay. Mit der Zählung der Getöteten ist das so eine Sache. Also, wenn 10 von uns rausgingen und du mit 5 wieder zurückkamst, dann hatten wir die Hälfte unserer Männer verloren. Da konntest du nicht sagen, dass du nur einen Feind getötet hast. Du sagtest dann 20. Und wenn das dann beim Oberkommando ankam, waren daraus 50 Getötete geworden. Also, die Zählung der Getöteten ist ein Haufen Scheiße. Was gesagt wird und was geschieht, das sind verschiedene Dinge. Ihr habt sicher in der Zeitung über die Operation Medina gelesen. 200 von uns gingen raus. 47 schafften es zurück. Sie haben uns aus dem Hinterhalt angegriffen und uns einfach platt gemacht. Und dabei habe ich die Gooks noch nicht einmal gesehen. Die saßen in den Bäumen und warfen Granaten auf uns. Sie hatten überall MGs, vor uns und auf den Seiten. Die Zeitung hat behauptet, wir hätten auch viele von ihnen getötet. Ich weiß nicht, worüber da geredet wurde. Ich jedenfalls habe keine getöteten Feinde gesehen. Sie wollten einfach nicht zugeben, dass so viele Männer für nichts getötet worden waren. Dachtest du damals, das sei gerechtfertigt? Du wusstest doch, dass es eine Lüge war. Ich habe das damals nicht in Frage gestellt. Ich dachte, wenn die Leute zu Hause denken, dass wir sie töten, gut. Denn das war es, was wir tun sollten. Ein anderes Ding ist das mit der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Einheiten. And another thing is the competition between units. Besides competition between men to kill the most, there's competition between squads and between companies and battalions to see who can kill the most. Neben der Konkurrenz zwischen uns Männern, wer die meisten erwischt hat, gibt es auch die Konkurrenz zwischen den Gruppen, Kompanien und Bataillonen darum, wer die meisten getötet hat. So like, if the newspaper said Charlie Company got 200 kills and we didn't get any, we weren't going to say anything, man. We wanted them to think, we're bad guys, man. And we thought we were so tough, we went around with aces of spades in our helmets. Wenn die Zeitung sagte, die C-Kompanie hat 200 getötet und das stimmte nicht, dann haben wir nichts gesagt, weil wir als echt schlimm erscheinen wollten. Wir hielten uns für so hart, dass wir mit Pikassen auf den Helmen herumrannten. And every time we'd kill someone, we'd put it in their face, so if anyone else came, they knew that Charlie Company did it, you know. Jedes Mal, wenn wir jemanden getötet hatten, legten wir eins auf deren Gesichter, sodass sie sehen konnten. Das hat die C-Kompanie getan. Vietnam is not a land war. If you gain land, as in other wars, your efficiency report would go up. In this war, it's based on body count. The more people you kill, the better efficiency report, officer's efficiency report you get. Vietnam ist kein Krieg um Land. Gewinnst du in anderen Kriegen Gelände, verbessert sich dein Erfolgsbericht. In diesem Krieg basiert der nur auf der Zählung der Getöteten. Je mehr Personen du tötest, desto besser deine Beurteilung. Was also passierte, war, dass die Verbände in immer stärkere Konkurrenz traten und immer mehr Getötete erfunden wurden. Und das gab man natürlich weiter an die Kompanie, Zug und Gruppenführer. Zur Hölle, wir haben alles gemeldet. Wasserbüffel, sogar Schatten. Ich erinnere mich, einmal Artilleriefeuer auf eine Baumreihe angefordert zu haben, aus der ich von Scharfschützen beschossen wurde. Ich habe die Baumreihe dann nicht mehr untersucht und einfach 3 Getötete gemeldet. Sowas ist ständig passiert. Es ist einfach nur ein völlig aufgeblasenes System. Und die amerikanische Öffentlichkeit wird systematisch belogen. So behauptet die Armee doch tatsächlich, wir hätten eine Verlustrate von 1 zu 13. Ja, 1 zu 13. Aber nur aufgrund dieser inflationären Zählweise. Das ist doch alles Schwachsinn. Ich habe dem Ganzen zugehört heute Nacht. Natürlich. Es ist verdammt relevant, Mann. Aber weißt du was? Alles, was du hier machst, ist nur relevant für dich. Es ist nicht relevant für mich. Und weißt du warum, Mann? Weil du den Grund nicht kapierst, Mann. Verstehst du? Ihr kommt hierher und überhäuft uns mit Berichten von Gräueltaten. Ja, Mann, sie haben diesem Typen den Kopf gespalten. Ja, und sie haben seinen Körper zerfetzt. Aber weißt du, der eigentliche Punkt ist doch, dass das Rassismus ist. Rassismus. Das alles ist reinster Rassismus, Mann. Sie sind hinter den Vietnamesen her, weil sie Rassisten sind. Es interessierte sie nicht, was du oder wie du es machtest. Sie wollten nur Leichen. Und hier kamen dann die Zivilisten ins Spiel. Im November 68 in einer Gegend, die Wagenrad genannt wurde, nordwestlich von Saigon, auf so einer Routine-Aufspüren- und Zerstören-Mission, sollten Kampfhubschrauber uns Schutz und Deckung geben, falls wir irgendeinen Kontakt hätten. Sie kreisten also über uns. Aber wir hatten keinen Kontakt und die Hubschrauberbesatzungen fingen an, sich zu langweilen. Also flogen sie einen Angriff auf eine Hütte mit Kleinkanonen und Raketen. In der Hütte fanden wir dann ein totes Baby in den Armen seiner Mutter und wir fanden dann noch ein kleines Mädchen, 3 Jahre alt. Die waren tot, weil sich diese Typen gelangweilt hatten und keine Lust hatten, nur einfach herumzufliegen und nichts zu tun. Solche Dinge passierten mehr als einmal, da bin ich mir sicher. Und wenn ich sowas sah, gibt es sicher auch andere Veteranen, die sowas sahen. Das ist der Grund, warum wir den Krieg stoppen müssen. Denn wir töten nicht nur unsere bewaffneten Brüder auf der anderen Seite. Wir töten unschuldige Menschen. Zivilisten, die nur rumstehen und ausgerechnet zu dieser Zeit an diesem Ort sind. Und aus keinem anderen Grund dann am Schluss tot vor einem liegen. Das alles ist reinster Rassismus, Mann. Sie sind hinter den Vietnamesen her, weil sie Rassisten sind. Ich weiß das, Bruder. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Warum zur Hölle, glaubst du, sind wir hier? Ganz einfach. Weil wir anfangen müssen, Mann. Man muss irgendwo anfangen. Wir müssen die Truppen aus Vietnam rausholen. Und dann können wir anfangen mit dem ganzen Hassscheiß, der hier... Hey, reg dich nicht auf. Das alles hier ist cool. Das ist cool, Mann. Wir können jetzt reden. Und lass es mich missverstehen. Und wenn ich dann gegenhalte, dann sag etwas, aber mach nicht diesen, weißt du, wir gehen alle zur Schule und leben das Leben. Die Leute sind nicht blöd. Sie wissen, was los ist. Sie kennen vielleicht nicht die richtigen Begriffe dafür, aber sie wissen, worum es geht. Du musst ihnen zeigen, dass du echt bist. Du kannst nicht einfach herkommen und nur deinen Kram durchziehen und kein Blut lassen. Wir bluten jeden Tag. Du musst mit uns bluten, Mann. Erst wenn wir zusammen bluten, werden alle sagen, wow, der Typ blutet wie wir. Verstehst du? Dann läuft es zusammen. Dann wird es zusammenlaufen. Es ist nicht alles nur weiß oder schwarz. Wenn wir das kapiert haben, werden wir gewinnen. Ich habe so eine Angewohnheit. Ich schaue fern, wann immer ich Zeit habe. Ich schaue es nicht zur Unterhaltung. Ich sehe mir das ganze Weißwaschen an, mit dem sie dich täglich überhäufen. Töten dort, töten hier. Und ihr? Ihr veranstaltet das Ganze. Ihr wollt menschlich sein? Ihr wollt den Krieg stoppen? Ihr wollt das Töten beenden? Und eure Brüder sehen das und sagen sich, Warum soll ich da hingehen und mitmachen? Das ist doch nicht meine Scheiße. Das ist nichts für mich. Mann, ich hoffe einfach, dass dadurch, dass ich hier stehe und mit dir rede, wenn du vorher nicht darüber nachgedacht hast, du jetzt darüber nachdenkst. Es herrschte eine Atmosphäre extremen Hasses in meiner Einheit. So etwas wie einen freundlichen Vietnamesen gab es einfach nicht. Es hatte ihn nicht zu geben. Every Vietnamese is a gook. I've hardly ever heard the term Vietnamese. They were always gooks. Jeder Vietnamese war ein Gook. Ich habe fast nie die Bezeichnung Vietnamese gehört. Sie waren immer nur Gooks. There's no difference between a good one and a bad one, except the good one at the time is carrying no weapon. Der einzige Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Gook war es, dass der Gute keine Waffe trug. Freiwild waren beide. Zu den Spielen, die einige Marines in meiner Einheit spielten, mich eingeschlossen, gehörte es, alte Papasans mit langen Bärten zu finden, ein Symbol ihrer Identität. Die wurden ihnen dann abgeschnitten. We would move into a village and we would just sit down. We own the village while we're here. These people would do what we told them, or they wouldn't be allowed to stay in their own house, or they would be beaten inside the house. Wir gingen einfach in ein Dorf. Das Dorf gehörte uns dann. Die Leute mussten tun, was wir sagten, oder sie durften nicht in ihrem Haus bleiben, wurden geschlagen. Sie waren daran gewöhnt. Als erstes wurde einem immer gezeigt, wie man ein Dorf zerstört. Die haben dann geweint und gejammert, bis sie es nicht mehr konnten. Damit hatten wir das Gebiet mehr oder weniger geräumt. Alles wurde angezündet. Es wurde mindestens die Hälfte aller Dörfer, durch die wir kamen, niedergebrannt. When we went out, I would say 50% at least of the villages we passed through would be burned to the ground. Ich war ein Helikopter, ein Cobra-Kampfhubschrauberpilot. Ich habe immer mit einem anderen Kampfhubschrauber zusammengearbeitet, in einem sogenannten Jäger-Killer-Team. Mir wurde von den anderen Piloten in der Einheit gesagt, wenn wir über ein Dorf fliegen und Zivilisten das Dorf verlassen sehen, dann sei das ein Zeichen dafür, dass VC in der Nähe seien und sie einen Kampf erwarteten. Als ich einmal mit meinem Hüttendienstmädchen darüber redete, sagte sie mir, dass wenn amerikanische Helikopter kommen, die Leute in jedem Fall versuchen wegzurennen, aus purer Angst getötet zu werden. Pack diese zwei Aussagen zusammen. Und dann siehst du, Zivilisten haben schlechte Karten. Es gibt da einen großen Fluss westlich von Saigon. Er fließt von Norden nach Süden. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Jenseits des Flusses gab es hunderte von Dörfern, die auf den Karten vermerkt waren, die ich bei mir trug. Viele Namen standen da auf der Karte, aber als ich hinkam, war da nichts mehr. Das alles war schon vor langer Zeit ausradiert worden. On the first operation that I was on in country, we went into a village called Five Fingers. And it was a typical cordon in search, which is you surround a village and then you sweep through it. And hopefully, when you're sweeping, if anybody's running from you, they're going to run into the surrounding troops on the other side, and then they get wiped out. Bei meiner ersten Inlandsoperation kamen wir in ein Dorf namens Fünf Finger. Das war die typische Umstellen- und Durchsuchensituation. Das bedeutet, du umzingelst ein Dorf und dann durchkämmst du es. Rennt jemand vor dir weg, läuft er den Truppen auf der anderen Seite in die Arme und wird ausgelöscht. Wir wurden beschossen, als wir in das Dorf gingen. Es wurde aber keiner von uns verletzt. Trotzdem wurden am nächsten Tag, genauer am nächsten Morgen, alle Dorfbewohner zusammengetrieben. Dann ließen wir sie aus dem Dorf marschieren. Wie Kriegsgefangene. Alle. Männer, Frauen, Kinder. Durften sie ihre Habseligkeiten mitnehmen? Wenn du sie zusammentreibst, lässt du keinen zurückgehen, um noch etwas zu holen, weil du nicht weißt, was sie holen werden. Als sie gingen, gingen sie also mit dem, was sie am Körper trugen. You know, tore walls out of hooches, just ripped everything apart looking for weapons or whatever. But we found nothing. And then they just, you know, set a torch to whatever you wanted to burn. Ja, und dann haben wir das Dorf völlig zerlegt. Wir haben die Wände aus den Hütten gerissen. Wir haben alles auseinandergenommen. Waffen aber haben wir keine gefunden. Wir hatten 19 Frauen und Kinder festgenommen. Über Funk fragten wir unseren Leutnant an, was wir mit ihnen tun sollten, und bekamen gesagt, der Tagesbefehl lautet, alles zu töten, was sich bewegt. Ich ging zurück zu den Gefangenen. Zwei Soldaten führten gerade ein junges Mädchen aus einer Hütte. Sie trug keine Kleidung. Ich nahm an, dass sie vergewaltigt worden war. Sie wurde zu den 19 Frauen und Kindern geführt. Sie wurden dann von 5 Soldaten erschossen. Die Geschichte war damit erledigt. Der Leutnant aber, der drehte in der darauffolgenden Nacht fast durch. Er war erst seit kurzem da. Er war einer von diesen, ich weiß nicht, glaubte jedenfalls noch an das alte amerikanische Ideal. Der drehte einfach durch. Er wollte es überall melden. Irgendwann aber beruhigte er sich, sagte schon recht bald gar nichts mehr dazu. Vielleicht auch, weil wir am nächsten Tag in ein heftiges Feuergefecht verwickelt wurden und das Ganze in der Intensität des Krieges verloren ging. Es ist doch überall dasselbe Ding. Alle Massaker sind gleich. Heute setzen sie auf chemische Kriegsführung, früher platzierten sie Windpockenerreger in die Decken und schenken sie den Indianern. Es ist immer dasselbe Ding. Schon von klein auf wird man dem ausgesetzt. Wenn man fernsah, Indianer und Kavallerie, ich jubelte natürlich für die Kavallerie, so war das eben. Es ging und geht den Leuten doch immer ums Geld. Die Verträge mit den Indianern etwa vor langer Zeit geschlossen, sie sollten gelten, solange das Gras wächst und solange der Fluss fließt. Aber so wie die Dinge sich jetzt entwickeln, wird eines Tages das Gras nicht mehr wachsen und der Fluss wird auch nicht mehr fließen. Fing es zum ersten Mal an, dir klar zu werden, dass du an etwas Falsches glaubst. Als ich aus Nam zurückkam, waren Wehrpflichtige in meiner Einheit. Die dachten anders als die anderen. Und ich redete mit denen, weil ich es mag, mit Leuten zu reden. Und sie sagten mir, warum sie dachten, dass der Krieg falsch wäre. Und warum wir da nicht mitmachen sollten. Und warum es nicht falsch ist, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Und ich habe begonnen, darüber nachzudenken. Ich konnte das ganze Zeug einfach nicht mehr glauben. Das begann mich zu verändern. Ja, es war sicher okay, ihnen keine freien Wahlen zu gestatten, weil sie sonst alle Kommunisten geworden wären. Das durften wir einfach nicht zulassen. Trotzdem dachte ich darüber nach, was wir in Vietnam so alles taten. Wir haben den Menschen dort nichts Gutes getan. Bei all dem ging es hauptsächlich um ökonomischen Gewinn und um politische Macht. So nah an China gab es uns etwas mehr Macht, mehr Gewicht auf der Waage. Um die Menschen ging es uns nicht. Wäre es woanders gewesen, wir hätten nicht eingegriffen. Ja, mir wurde bewusst, dass das, was ich dort getan habe, nicht richtig war. Dass ich die Menschen als Menschen sehen wollte und nicht als schwarz oder weiß oder rot. Manches Mal, wenn ich darüber öffentlich rede, lache ich die ganze Zeit, damit die Leute ja nicht denken, ich sei kein Mann. Man hat mir beigebracht, ich müsse ein Mann sein. Männer sind hart und sie haben keine Gefühle und so. Hat sich dein Verständnis davon, was ein Mann ist, verändert? Irgendwie schon. Ich versuche, mich zu ändern. Zugleich aber versuche ich auch weiterhin noch tapfer zu sein. Willst du dich denn ändern? Ich denke, wenn ich mich wirklich ändern wollte, könnte ich das auch. Ich fürchte nur, dass ich mir nicht sicher bin, was ich will. Eine Frau hat zu mir gesagt, schämen Sie sich denn nicht für das, was Sie getan haben? Und ich habe mich da wirklich schlecht gefühlt. Und ich habe mich gewehrt. Ich fragte sie nach ihrem Alter. Sie sagte, sie sei 37. Und ich sagte ihr, ich sei 19 gewesen, als ich nach Vietnam geschickt wurde, und dass das ihre Schuld sei, dass ich dorthin geschickt worden bin, weil sie so eine miese Wählerin gewesen ist, und dass es ihre Schuld sei, dass ich diese Scheiße ertragen musste, und dass ich sauer auf sie sein müsste und nicht sie auf mich. Es ist hart, wenn du an so etwas geglaubt hast wie eine Gesellschaft, ihre Werte, und dann diesen Glauben verlierst. Da verändert sich dann einiges im Kopf. Wenn du immer mehr siehst, was falsch und immer weniger, was richtig ist. Und wenn du dann mit deiner Familie redest, um ihnen zu zeigen, warum du so denkst, und dann alle sagen, du seist verrückt. Wie kannst du nur so denken? Das regt einen ganz schön auf. War es schwer für dich auszusagen? Sehr schwer. Als ich auf dem Podium saß, war ich sehr verkrampft. Ich habe versucht, mich in eine sehr kalte Stimmung zu versetzen, denn mir war klar, dass ich da oben sonst zu heulen angefangen hätte. Warum hattest du Angst davor zu weinen? Because I'm still imbued with all that shit. It hasn't gotten out of my system. Weil ich immer noch von dem Scheiß erfüllt bin, mit dem er mich fütterte. Ich habe es noch nicht ganz aus meinem System. Es ist wahr. wirklich. That's right. It really has. It takes a long time. And it's just a matter of dealing with it in terms of, you know, realizing it. And it won't come all at once. It comes gradually. And, you know, hopefully someday it'll be gone. An diesem Wochenende ist mir das klar geworden, denn ich habe einige Jungs gesehen, die in derselben Lage waren wie ich. Das war wichtig für mich. Wir waren in der Armee. Wir waren die Armee, weißt du? Das ist alles. Aber das ist es auch, was so erschreckend ist. Deshalb war ich so froh, Scott zu treffen und zu sehen, dass er wieder ein Mensch ist, anstatt nur ein Soldat zu sein. Scott hat wieder Wünsche und Sehnsüchte. Vorher war er wie eingeschnürt. Jetzt sehe ich, dass endlich was passiert, auch bei Scott und bei mir. Es ist seltsam, denn wir waren bis zum Schluss Soldaten. That's what's so strange about it. Das ist so seltsam an dieser Geschichte. That the indoctrination, the training and things you have just make you that way. And then when you see that you were that way, that you were living a lie, you know, you weren't living your life, you were just living. Dass die Indoktrination und das Training dich zu all dem macht. Und erst wenn du das begreifst, erkennst du auch, dass alles eine Lüge war. I don't know, it's almost like a road map that someone had laid out in front of you. And, you know, they knew where you were going just by the way they would indoctrinate you. Du hast einfach nicht dein Leben gelebt. Du bist nur einer Wegbeschreibung gefolgt, die jemand anders für dich gemacht hat. And then all of a sudden it's wrong. And once you realize it's wrong, you got it licked. Und die wussten, wo du hingehst, aufgrund ihrer Indoktrination. Und plötzlich ist dann alles falsch. But the point is, you have to bring it out, you have to confront it openly, you know, with yourself. Erst wenn du das kapierst, hast du es geschafft. And find out where your priorities lie. And then you have to either live them. Du musst herausfinden, wo deine Prioritäten liegen. Und dann musst du sie leben. Or deny them and then be plastic forever. Oder sie leugnen und für immer Plastik sein. You know, it's up to you. Es kommt auf dich an. Als ich zum Militär kam, dachte ich, hört sich gut an. Vielleicht werde ich ein Held. Auf alle Fälle bekomme ich einen gestählten Körper und so. Ja. Als ich zum Militär ging, dachte ich so. Sie entmenschlichen dich so sehr, dass der Feind aufhört, ein Mensch zu sein, der Frau und Kind hat. Eine Familie. Wenn du in dieser Haltung gefangen bleibst, ist er nur ein Ziel und du bist ausgebildet worden, auf Ziele zu schießen. Also wenn es soweit ist, ist er kein Mensch mehr. Wenn du das dann kapierst, mein Gott, das bin doch nicht ich nach all dieser Zeit. Und ich denke hin und wieder, ich weiß, dass ich das hier nicht tun sollte, aber hier bin ich nun einmal und lege Zeugnis ab. Ich habe lange versucht, dies alles zu rechtfertigen, gerade weil ich wusste, dass es falsch war. Gerade deshalb musste ich es rechtfertigen, weil ich es ja getan habe. Dann habe ich begriffen, dass es dafür keine Rechtfertigung gibt. Was ich getan habe, war falsch. Und dem musste ich mich stellen, musste mir eingestehen, dass es falsch war, was ich getan habe. Und ich musste versuchen, anderen davon zu erzählen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe. Damit nicht immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Die immer gleichen Fehler immer wieder gemacht werden. Damit es endlich ein Ende hat. Wintersoldat. Hörspiel von Michael Farin. Nach Dokumenten aus dem Archiv der Vietnam Veterans Against the War und dem Dokumentarfilm Winter Soldier des Winter Film Collective 1972. Mit Barbara Becker, Jens Harzer, Rolf-Peter Kahl, you know Ulrich Nöten, Michael Rotschopf und Joachim Witt. I walk down to the drive bar. Ton und Technik Bernd Friebel und Eugenie Kleesattel. You know I should go sardine. Regieassistenz Christina Huch. Textfassung und Regie Michael Farin. God, he put his arm around my shoulder. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Said you're gonna be an army man. Yeah, my brother's out fighting. Didn't know down Vietnam. My brother's out fighting. Didn't go down Vietnam. But he don't understand why they never done him or you or me no wrong. Won't you please tell my mother? Tell my mother about the state I'm in. Will you please tell my mother? Will you please tell my mother? Tell my mother about the state I'm in. Tell the prisoner boy laying down in Vietnam. Won't you please, won't you please forgive me for my sin? Sie hörten »Sterben ist Erwachen«, die lange Nacht über Krieg und Traumata. In der ersten Stunde sprach Rainer Burchardt mit der Publizistin Caroline Ehmke, mit dem Historiker Hannes Heer, dem Schriftsteller Peter Schneider und dem Hörspielautor und Regisseur Michael Farin. Michael Farin gestaltete auch das Hörspiel »Wintersoldat«, das Sie in der zweiten und dritten Stunde dieser langen Nacht hörten. Es ist entstanden nach Dokumenten des Vietnam Veterans Against the War und Auszügen aus dem Dokumentarfilm »Winter Soldier«. Es sprachen Jens Harzer, Michael Rotschopf, Ulrich Nöten, Joachim Witt, Rolf-Peter Kahl und Barbara Becker. Ton Bernd Friebel. Redaktion der langen Nacht Monika Künzel.